Mit dieser Einstellung des Bürgertums und Schonung des Marxismus war aber 1923 das Schicksal jedes aktiven Ruhrwiderstandes von vornherein entschieden. Gegen Frankreich kämpfen zu wollen mit dem Todfeind in den eigenen Reihen war heller Blödsinn. Was man dann noch machte, konnte höchstens Spiegelfechterei sein, aufgeführt, um das nationalistische Element in Deutschland etwas zu befriedigen, die kochende Volksseele zu beruhigen oder in Wirklichkeit zu düpieren. Hätten sie ernstlich an das geglaubt, was sie taten, so hätten sie doch erkennen müssen, dass die Stärke eines Volkes in erster Linie nicht in seinen Waffen, sondern in seinem Willen liegt und dass, ehe man äußere Feinde besiegt, erst der Feind im eigenen Inneren vernichtet werden muss. Sonst wehe, wenn nicht der Sieg schon am ersten Tage den Kampf belohnt. So wie auch nur der Schatten einer Niederlage über ein im Inneren nicht von Feinden freies Volk streicht, wird dessen Widerstandskraft zerbrechen und der Gegner endgültig Sieger werden. Das konnte man damit schon im Frühjahr 1923 voraussagen. Man rede durchaus nicht von der Fraglichkeit eines militärischen Erfolges gegen Frankreich. Denn wenn das Ergebnis des deutschen Handelns gegenüber dem Ruhreinfall der Franzosen nur die Vernichtung des Marxismus im Inneren gewesen wäre, so würde schon damit der Erfolg auf unserer Seite gewesen sein. Ein Deutschland, das von diesen Todfeinden seines Daseins und seiner Zukunft erlöst, besäße die Kräfte, die keine Welt mehr abzuwürgen vermöchte. An dem Tage, da in Deutschland der Marxismus zerbrochen wird, brechen in Wahrheit für ewig seine Fesseln. Denn niemals sind wir in unserer Geschichte durch die Kraft unserer Gegner besiegt worden, sondern immer nur durch unsere eigenen Laster und durch die Feinde in unserem eigenen Lager. Da die deutsche Staatsleitung sich damals zu einer solchen heroischen Tat nicht aufzuraffen vermochte, hätten sie sinngemäß eigentlich nur mehr den ersten Weg gehen können, nämlich denen überhaupt nichts zu tun, sondern die Dinge laufen zu lassen, wie sie eben liefen. Allein in großer Stunde hat der Himmel dem deutschen Volk einen großen Mann geschenkt, Herrn Kuno. Er war nicht eigentlich Staatsmann oder Politiker von Beruf und noch viel weniger natürlich von Geburt, sondern er stellte so eine Art politischer Zugeher dar, den man bloß für die Erledigung bestimmter Aufgaben brauchte, sonst war er eigentlich mehr in Geschäften bewandert. Ein Fluch für Deutschland deshalb, weil dieser politisierende Kaufmann nun auch die Politik als wirtschaftliches Unternehmen ansah und demgemäß sein Handeln einrichtete. Frankreich besetzte das Ruhrgebiet. Was ist im Ruhrgebiet? Kohle. Also besetzt Frankreich das Ruhrgebiet wegen der Kohle? Das war für Herrn Kuno da natürlich als der Gedanken, nun zu streiken, damit die Franzosen keine Kohle bekommen, worauf sie dann nach der Meinung des Herrn Kuno sicher eines Tages das Ruhrgebiet infolge der Unrentabilität des Unternehmens wieder räumen würden. So ungefähr verlief der Gedankengang dieses bedeutenden nationalen Staatsmannes, den man zu Stuttgart und anderen Orten zu seinem Volk reden ließ und den dieses Volk ganz glücklich bestaunte. Zum Streiken brauchte man aber natürlich auch die Marxisten, denn in erster Linie mussten ja die Arbeiter streiken. Also war es notwendig, den Arbeiter, der ist in dem Gehirn eines solchen bürgerlichen Staatsmannes immer gleichbedeutend mit den Marxisten, in eine Einheitsfront mit all den anderen Deutschen bringen. Man muss damals wirklich das Leuchten dieser bürgerlichen parteipolitischen Schimmelkulturen angesichts einer solchen genialen Parole gesehen haben. National und genial zugleich, da hatten sie nun endlich das, was sie innerlich doch die ganze Zeit suchten. Die Brücke zum Marxismus war gefunden und dem nationalen Schwindler war es jetzt ermöglicht, mit deutscher Miene und nationalen Phrasen dem internationalen Landesverräter die biedere Hand hinzustrecken. Und dieser schlug schleunigst ein. Denn so wie Kuno zu seiner Einheitsfront den marxistischen Führer brauchte, so notwendig brauchten die marxistischen Führer das Kunosche Geld. Damit war dann beiden Teilen geholfen. Kuno erhielt seine Einheitsfront, gebildet aus nationalen Schwätzern und antinationalen Gaunern, und die internationalen Betrüger konnten bei staatlicher Bezahlung ihrer erhabensten Kampfesmission dienen, das heißt, die nationale Wirtschaft zerstören, und zwar dieses Mal sogar auf Staatskosten. Ein unsterblicher Gedanke. Durch einen bezahlten Generalstreik eine Nation zu erretten, Auf jeden Fall aber die Parole, in die selbst der gleichgültigste Taugenix doch mit voller Begeisterung einstimmen kann. Dass man ein Volk nicht durch Beten frei macht, weiß man im Allgemeinen. Ob man es aber nicht doch vielleicht frei zu faulenzen vermag, das musste erst noch geschichtlich erprobt werden. Hätte Herr Kuno damals statt zum bezahlten Generalstreik aufzufordern und diesen damit als die Grundlage der Einheitsfront aufzustellen, von jedem Deutschen nur 2 Stunden mehr Arbeit verlangt, dann würde der Schwindel dieser Einheitsfront sich am 3. Tage von selbst erledigt haben. Völker befreit man nicht durch Nichtstun, sondern durch Opfer. Allerdings ließ sich dieser sogenannte passive Widerstand an sich nicht lange halten. Denn nur ein vollkommen kriegsfremder Mensch konnte sich einbilden, okkupierende Armeen mit solchen lächerlichen Mitteln verscheuchen zu können. Das allein hätte aber doch den Sinn einer Aktion sein können, deren Kosten in die Milliarden gingen und die wesentlich mithalf, die nationale Währung bis in den Grund hinein zu zerstören. Natürlich konnten sich die Franzosen mit einer gewissen inneren Beruhigung in dem Augenblick im Ruhrgebiet häuslich niederlassen, indem sie den Widerstand sich solcher Mittel bedienen sahen. Sie hatten ja gerade durch uns selbst die besten Rezepte in der Hand, wie man eine störrische Zivilbevölkerung zur Raison bringt, wenn in ihrem Benehmen eine ernstliche Gefährdung der Okkupationsbehörden liegt. Wie blitzschnell hatten wir doch 9 Jahre vorher die belgischen Franc-Tireur-Banden zu Paaren getrieben und der Zivilbevölkerung den Ernst der Lage klargemacht, als unter ihrer Tätigkeit die deutschen Armeen Gefahr liefen, ernstlich Schaden zu erleiden. So wie der passive Ruhrwiderstand Frankreich wirklich gefährlich geworden wäre, hätten die Besatzungstruppe im Verlaufe von nicht einmal 8 Tagen in spielerischer Leichtigkeit diesen ganzen kindlichen Unfug ein grausames Ende bereitet.